Fanboys. Heute mit dem Dom. Und mit dem Marcel. Und mit dem Martin. Ja, und wir wurden gerade schon gerettet durch die jetzt auch für iOS 7 angepasste Fanboys Production App, mit der wir diese Sendung immer hier Vermieter-Schlagworten-Daten. Fahren. Fahren, genau, fahren ist ein guter Begriff. Weil die hat nämlich dieses tolle Feature, dass wenn man einen Rekord drückt, dann spielt sie die Titelmelodie ab und sagt nochmal, hey, guck doch, ob du wirklich am Rekorder auch Aufnahme gedrückt hast. Und hatte ich nicht. Ja. Ja, und wir haben jetzt nicht irgendwie wieder 20 Minuten Anfang gemacht, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, ohne dass ich aufgenommen habe, sondern ich habe direkt gemerkt, ich freue mich gerade so. Die fleißigen Live-Hörer haben die Geburt dieses Features auch mitbekommen. Ja. Also zumindest die Idee für dieses Feature. Und jetzt ist der erste positive Anwendungsfall. Ja, ich bin aber so das froh. iPhone nimmt nicht auch noch zur Sicherheit auf. Nee, aber das habe ich jetzt für die Zukunft vor. Also ich möchte gerne eigentlich, dass ich nur noch mit dem iPhone aufnehmen muss. Weil das weiß nämlich genau, wann die Sendung anfängt und wann sie zu Ende ist. So, weil ich ja dann drücke. Und dann kann ich direkt vom iPhone zu Auphonic hochladen. Und Auphonic macht dann alles den Rest voll automatisch und dann muss ich irgendwie gar nichts mehr anfassen. Wow. Aber und das ist Zukunftsmusik. Und wenn jetzt iOS 7 zufällig Sprachsynthese könnte, könntest du die ganze App automatisieren, also die ganze Podcast-Folge. Stimmt, ja, dann könnte ich einfach nur die gar nicht mehr. Aber so Audio-In ist nach wie vor ein bisschen nervig, oder? Es gibt da mittlerweile ganz gute Adapter. Ich habe da jetzt mir einen besorgt von Line 6, der mit Lightning das macht. Und auch fürs iPhone, nicht fürs iPhone. iPad, weil da gab es ja irgendwie komische Geschichten, dass die USB-Adapter ja eigentlich nur. Nee, also wenn du über den USB-Adapter gehst, hast du das Problem. Mhm. Aber so, es gibt dieses Interface von Lightning, da kannst du Gitarren und Line-In dran anschließen. Okay. Und das funktioniert soweit. Das habe ich schon in Beta-Test quasi. Mhm. Ja, aber so viel zum Thema Meta-Informationen von den Fanboys. Es gibt dann noch die Rubrik, welche Versionsnummer haben wir denn heute, Marcel? Ja, heute ist die Versionsnummer 1.27. 1.27, gut. Ja. Und endlich mal wieder eine dankbare, nein, nicht endlich mal, aber jetzt kommen gerade dankbare Zahlen, weil oft sind Zahlen sehr undankbar und es gibt bloß Paragraphen dazu. Mhm. Oder Google versteckt es. Diesmal habe ich aber einen Film. Ah. Und zwar 127 Stunden oder auf Englisch 127 Hours. Mir wäre jetzt Signed Byte eingefallen. Ja, die 128 habe ich mir eigentlich für morgen aufgehoben, weil das halt so eine Zahl ist. Morgen, nächste Woche. wir erhöhen die Schlagzahl. Ich habe großer Spoiler. Genau. Scheiße, Mann. 127 Stunden, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kannte die Story. Das ist ja irgendwie, also Achtung Spoiler, haha. Der schneidet sich halt Sachen ab. Also ein Typ, der im Canyon im... Feststeckt und dann seinen Arm abschneidet oder so. Genau, weil er sonst nicht rausgekommen wäre. Hm. Ein Film von Danny Boyle, den wir kennen von Trainspotting und... Ach ja, richtig. Kleine Morde unter Freunden. Kleine Morde unter Freunden ist deswegen interessant, weil da Ewan McGregor zum ersten Mal, glaube ich, sogar aufgetaucht ist. Hm. Der dann irgendwann in einem Star-Wars-Film mitgespielt hat. Ja, ja, wie ja. Absurd das eigentlich ist. Ja. Ich fand ihn, da fällt mir gerade auf, Watch Ever läuft gerade American Graffiti. Auf Watch Ever läuft gerade die neue Rubrik. Ja, es läuft gerade, weil es läuft nicht mehr lang. Ich habe das in der Läuft nicht mehr lang Rubrik gefunden. Ja, ja. Den wollte ich eigentlich immer mal sehen, um zu sehen, ob auch George Lucas gute Filme machen kann. Zum Thema Watch Ever fällt mir eigentlich nur ein, dass ich mir jetzt einen Netflix-Account gekauft habe. Mit ja, VPN. Das geht ja nicht. Eben, kannst du gleich versuchen, den HBO Go-Account zu aktivieren. Und dass ich festgestellt habe, dass teilweise das Black VPN schneller ist, als wenn ich kein VPN habe. Was mich sehr absurd berührt hat, aber so ist das. Mhm. Okay, also ich glaube, bei manchen Dingen nach USA ist es so, weil du eine andere Route kriegst. Ja, ja. YouTube hier zum Beispiel, das Peering immer noch katastrophal von der Telekom und dann. Oder auch früher, ja. Sie hörten es hier bei der iPhoto-Galerie, die es nochmal gab, so bei einem iLife-Paket dabei. Da gab es ja auch immer tolle Videos. Und diese Videos sind ja auch in Deutschland extrem langsam abgespielt worden. Im Sinne von, die Bits kamen echt, also hat die Version, konnte man nicht angucken. Aber jetzt gibt es das Feature ja eh nicht mehr. Videos gehostet von Apple geht nicht. Bist du sicher? Es geht auch mit der iCloud wieder. Ich habe das auch erst letztens gemacht, ja. Videos? Mhm. Mit der iCloud? Ja. Wie? Ja, hier so mit Sharing und dann iCloud-Button drücken und jetzt dann auf dem hier? So? Auf dem da, ja. Also über diese Public Gallery-Dings da halt. Also Fotostream mit Video drin. Vielleicht ist es auch ein iOS 7-Feature und ich verplapper mich gerade. Ich denke. Weil ich habe nichts gesagt. Zumindest im Fotostream sind die Videos nicht mit drin, so per se. Ja, gut. Aber ich habe das ja dann eh schon vertwittert letztens, insofern, ja. Ach, du hast da den... Ja, dieses Basketball Sprite-Kit-Video. Ah, das hast du direkt vom Telefon in das Netz und dann verlinkt. Mhm. Okay. Ich glaube zumindest, dass es das war. Interessant. Schön. Es geht wieder. Dann könnt ihr es auch machen demnächst. Vielleicht oder nicht. Ja, und dann euch wieder freuen, dass das Content Distribution Network von Apple manchmal so ein bisschen schwierig ist. Das wird ja alles besser. Alles wird besser. Sagen wir immer. Stimmt dann meistens nicht. Ja. Wolltest du zu den News überleiten? Weil ja. Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Mach eine Zwischenfrage. Ich war letztens mit meinem Bruder was trinken und der hat sich unglaublich aufgeregt, dass beim Mac, wenn jetzt ein Systemupdate da ist, da so ein nerviges Pop-up aufgeht. Ja. Was nur zwei Möglichkeiten einem lässt, nämlich abzudaten oder sich anzusehen, was man updaten sollte. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie loszuwerden? Warten. Nach rechts wegschieben. Man kann es nach rechts wegschieben. Man kann auch in Mac auf die Notification Center Notifications wegschieben. Da kommt es zwar auch wieder, aber das ist zumindest erstmal weg. Ja, man kann auch noch ein paar Monate warten und updaten und dann ist es auch besser. Ja, aber schieben. Man kann es auch nach links schieben, wenn man es länger da haben will. Also wenn man es jetzt nicht beantworten will, aber so will, dass es da bleibt, dann kannst du es nach links noch schieben. Ich habe noch nicht gesehen, dass es von sich aus weggegangen wäre. Ja, das nicht, aber andere gehen von sich aus weg. Mhm. Okay. Also wenn du so Twitter-Nachrichten zum Beispiel bekommst, die du jetzt gerne noch behalten möchtest, weil, keine Ahnung, dann kannst du es ja noch links rüberschieben, was mir auch neu war. Sehr schön, wieder was gelernt. Hurra! Man muss ja bloß fragen. Ja, der Mac OS X Volkshochschulkurs mit den Fanboys. Wir haben wieder traurige Nachrichten für die Freunde von Google-Diensten. Nachdem Reader jetzt tatsächlich, war das diese Woche oder war es schon letzte Woche? Also Reader wurde jetzt dann tatsächlich begraben und funktioniert nicht mehr. Also offiziell wurde es zum 1.7. begraben, glaube ich. Also war es dann schon letzte Woche. Ja. Es wurde die API noch ein bisschen laufen. Sie hat läuft ein bisschen gehustet, noch so. Ja. Ach so, okay. Noch so ein bisschen vor sich hin, inoffiziellerweise. Ja, Google nennt das ja, oder die ganze Branche nennt es ja so gerne Sunset. Und Sunset, die Sonne geht auch unter für Google Latitude. Google ist dann der Sunset Boulevard oder was? Also das wird tatsächlich schon als Verb benutzt. Sunsetting. So wie Sunsetting Service, tralala. Ja, also das ist ja das Hauptfeature von Google, worauf man sich wirklich verlassen kann. Die Suche läuft weiter, alle anderen Services werden nach 5 Jahren eingestellt. Genau. Und in Plus integriert. Bitte? Bis auf Orkut. Stimmt. Wobei über Orkut lachen ist ja irgendwie, sollte man ja nicht, weil das hat ja tatsächlich eine große Userbase, wahrscheinlich nahezu groß wie so Plus. Aber das nur am Rande. Latitude. Latitude war dieses, wir tracken, wo du bist und zeigen es auf einer Karte an. Deinen Freunden oder allen oder wie du es auch immer einstellst. Also Find My Friends, nur vorher und irgendwie öffentlicher. Genau, also wahlweise öffentlicher. So, also du konntest halt, das hat, also für mich hat das, dieses Freunde haben auf Latitude hat nie so wirklich gut funktioniert, für meinen Geschmack. Also ich hatte immer das Gefühl, da fliegen mal welche raus oder nicht und du musst es irgendwie gegenseitig ganz seltsam acknowledgen und so, das hat, war immer so ein bisschen awkward, fand ich. Ja, ich hatte es mal verwendet kurzzeitig, also auf der, weiß nicht, auf dem Kongress oder sowas, wenn man wirklich sich kurzzeitig mal die Location merken wollte, war es schon praktisch. Aber dann habe ich es auch wieder ausgemacht. Aber Google Now hat doch sowas Ähnliches jetzt eigentlich, oder? Ja, ja, also das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen, also Google Now hat jetzt was Ähnliches und Latitude wird jetzt in Google Plus mit rein integriert, sozusagen. Ob das jetzt mit Google Now dann irgendwie auch noch fusioniert oder das sowieso das Gleiche ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass Latitude jetzt als Standalone-Service zum August abgeschaltet wird. Bis dahin soll die Android-App für Plus das dann auch drin haben und die iOS-App, da gibt es noch keine Aussage zu. Es könnte gut sein, dass die Menschen, die Latitude auf iOS benutzen, jetzt erstmal so im Regen stehen. Okay. Und man nicht sieht, wo sie im Regen stehen. Ja, also es gibt nichts, was mich weniger die Bohne interessieren könnte als Latitude, aber die Tendenz ist natürlich sehr bedauerlich. Überall so einen kleinen Zaun hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt mein privater Garten. Ja, es ist halt, also der Ansatz ist halt so, das muss alles in Google Plus rein, weil da aggregieren wir halt so alles und dann geben wir das auch nicht weiter raus. Es gibt auch dann die API halt nicht mehr, die es vorher gab. Und das hat so dieses Facebookige, wo das da hingeht. Also irgendwie, wir sammeln halt alle Daten hinter einem Zaun, wie du gerade richtig sagst. Und Da habe ich letztens wieder eine tolle E-Mail von Facebook gekriegt, dass ich dreimal angestupst wurde. Oh. Aber ich war leider nicht fähig, dann auf Facebook rauszufinden, wer mich angestupst hat, weil ich die Menüoberfläche einfach. Also du wurdest eher angerempelt als angestupst, wenn man das so sehen möchte. Ja, aber da hätte ich vielleicht mitgekriegt, wer es war. Früher stand es irgendwie so in der Seitenleiste, jetzt ist es irgendwo. Ja. Hat dir ein Bein gestellt. Oh, du warst ja auf Google Plus. Ich war auf Google Plus, ja. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ah ja, weil ich gestern einen Hangout hatte. Genau. Da war ich kurz auf Google Plus und habe gepostet, dass es schon wieder anders aussieht als das letzte Mal, als ich da war. Wie hat sich denn die Qualität entwickelt von den Hangouts? Ach, das ist ganz okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie, du brauchst eine ordentliche Leitung. Also du merkst ganz deutlich, wenn halt irgendwie jemand mitmacht, der eine kleine oder dünne Internetleitung hat sozusagen, dann gibt es halt echt Verständigungsschwierigkeiten und das ist halt irgendwie so ein bisschen frustrierend. Aber wenn du halt überall dick Internet liegen hast, dann funktioniert das auch hinreichend gut. Und auch so dieses, wer spricht, wird angezeigt Feature, das ist halt irgendwie so normal. Sorry. Dom blitzt uns hier weg. Wer spricht, wird angezeigt, Feature. Das ist auch eigentlich, funktioniert eigentlich auch recht gut. So, es ist halt irgendwie ab und zu hast du dann jemanden, der gerade hustet oder schnieft. Mhm. Das ist dann besonders im Winter bei Hangouts immer sehr verbreitet. Dass du halt immer den im Vollbild hast, der gerade hustet oder schnieft, was auch so ein bisschen seltsam ist. Aber ja. Wie soll man das sonst auch machen? Gut, also die Privatisierung des Webs schreitet voran. Genau. Und das Open Web ist tot. Verlasst euch nie auf einen Google-Dienst. Ja, das ist sowieso immer ganz ratsam, dass man, ja, wobei das ist irgendwie auch Unsinn. Also, weil, was ist die Alternative? Also, das ist jetzt kurz vor nein, selber hosten. Was ich damit meine, ist einfach damit zu rechnen, dass das in 5 Jahren noch funktioniert. Ja, ja, gut. Also, davon sollte man beim Internet sowieso nicht ausgehen, dass irgendwas noch funktioniert morgen. Naja, aber die ändern jetzt HTTP. So, HTTP 2.0 kommt jetzt auch demnächst. TM. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Voll Binary jetzt. Und alle jammern schon. Ja, das passiert ja auch nicht, deswegen. Google's Web Acceleration Dingsbums gibt es ja auch schon. Ja. Ist das dann da integriert schon? Ja, ja, bestimmt. Ja, hier ein kleiner Wink an alle, die ihre Videos in WebM konvertiert haben damals. Ja. Weil das die neue große Technologie war für Videos. Gibt's noch? Ja, ja, Octiora gibt's ja auch. Ja. Ja. Es gibt sogar WebP. Mhm. Was ist WebP? WebP ist so ein JPEG-Derivat, das auf dem WebM-Kram kann das lebt. Dann und Alpha und Transparenz. Alpha und Lossy. Genau, das kann Alpha und Lossy, das wäre schön. Wahnsinn. JPEG 2000 kennt ihr das eigentlich auch, gell? Ich weiß. Aber JPEG 2000 unterstützt keiner und WebP auch nicht. Doch, Chrome. Nee, aber JPEG 2000 unterstützt Safari. Was ja auch mehr als keiner ist. Upsi. Das war der Gong, dass wir weitermachen sollten. Ja, das war der Gong, dass wir weitermachen sollten. Zum Büro. Genau. Wir haben hier als nächstes auf der Liste der App Store. Und zwar, es geht um den Apple App Store und den Amazon App Store und wie sie sich gegenseitig gestritten haben, wer denn jetzt App Store sein heißen darf. Ja. Und die Erkenntnis ist jetzt, ist okay, alle dürfen App Store sein, oder? Ja, also irgendwie haben sie es jetzt aufgegeben, glaube ich. Ja, so, es gab also da dieses Apple hat ja geklagt. So, genau. Und wollte so, wir sind der App Store und ihr seid nur, ihr müsst euch anders nennen. Und haben es jetzt wohl einfach aufgegeben. Ja, hat lange also man hat sich mit der Xeroxisierung des Begriffs App Store abgefunden. Ja. Abgefunden. Ja. Ja, aber auch zu Recht an der Stelle. Also das fand ich von vornherein Humbug. Ja. Hätten sie gleich mal bleiben lassen Humbug. Können. Mal abgesehen davon, dass der Amazon App Store ja auch nicht irgendwie steht der mit dem Apple App Store auch nicht mehr direkt in Konkurrenz. So ja. gefühlt. Ja. Aber immerhin heißt der Google App Store ja Play Store. Ja. Meinst du, die benennen sich jetzt um? Haben sie doch schon. Gap Store. Also, Gap Store. Ich dachte, das heißt einfach Google Play. Ja, ja, ja. Google Play Store wird dann gerne noch dazu gesagt, so dass man auch weiß, um was es eigentlich gerade geht, weil Google Play alleine. Nun ja. Warum? Also, egal, ich wollte jetzt schon wieder die Grundsatzdiskussion anfangen, warum da, wo man Apps kauft, Play heißt, aber lassen wir das. Mehr Gerichtsgedönse gibt es auch noch zu berichten von Apple. Und zwar ist jetzt so die erste Entscheidung gefallen im E-Book-Prozess. Da hat ja im Wesentlichen, also da ist jetzt nicht Amazon der Kläger, sondern der da so ein bisschen mitguckt und schmunzelt, sondern das US-Kartellamt hat da irgendwie so, glaube ich, das Heft in der Hand. Und Apple ist angeklagt, der Conspiration, also der Verschwörung sozusagen, die Preise für Bücher künstlich nach oben zu drücken oder das geplant zu haben. Und wir erinnern uns, es geht grundsätzlich also um dieses komische Preismodell, wenn du bei uns verkaufst, musst du auch überall anders eine ähnliche Preisstruktur haben oder sowas. Also diese die grundsätzlichen Bedingungen, mit denen der iBook Store unterwegs ist. Ja, also einerseits halt diese Nummer mit wir haben ein Agency-Modell, das heißt, du darfst deine Preise halt selbst festlegen und nicht der Retailer legt die Preise fest, sondern der Publisher. So, also wie es halt im Prinzip auch bei Spielen und Apps ist, so ist es halt auch bei Büchern. Und auf der anderen Seite eben dieses, wir erlauben euch damit halt auch, eure Bücher teurer anzusetzen, unter der Bedingung, dass ihr die woanders halt nicht billiger verkauft. Mhm. So. Und so diese Mischung von Parametern führt halt dazu, dass irgendwie jetzt Bücher von Random House irgendwie bei Apple für lass mich lügen, $14 oder so eingestellt werden, die Bestseller, und bei Amazon halt nicht mehr für 9,99, was halt da irgendwie so die Haupt, das Limit war, sondern eben auch für den ähnlichen Betrag. Mhm. Ja, und die Richterin hat sich da wohl im Wesentlichen auf Aussagen von Steve Jobs berufen, als er mal von Walt Mossberg gefragt wurde, wie das so aussieht mit den Preisen im iBook Store, und Steve dann meinte, ja, die Preise werden überall gleich sein. Das kann man ihm jetzt natürlich positiv und negativ auslegen. Und ja, die Richterin hat das halt als Indiz gesehen, dass hier so eine mit Absicht quasi die Preise hochgetrieben wurden. Ich erinnere mich noch, wie er das gesagt hat. Mhm. Ich hatte da eher so im Kopf eben, ja, wir kriegen halt dieselben Preise wie Amazon, aber dass natürlich die Amazon-Preise nach oben gingen, dann so im Anschluss ist auch, ich meine, das ist schon, ich finde es ganz in Ordnung. Ich meine, Apple ist kein großer, also Apple ist jetzt da nicht so ein wichtiger Player geworden, glaube ich. Also das iBook Store ist nach wie vor jetzt nicht so wichtig. Also dass es ein bisschen komisch klingt, dass es jetzt Apple da die Zielscheibe ist für diese ganzen Geschichten. Gleichzeitig finde ich es aber auch einerseits zu teuer und B ein bisschen fishy. Ja, so. Ja. Also finde ich jetzt also nicht schlimm. Gerade dieses Agency-Modell ist halt im Prinzip auch eine Buchpreisbindung für E-Books, die halt in Amerika an sich nicht existiert, was halt das Ganze auch so ein bisschen seltsam macht. Aber, ja. Ja, ich mag diese, du darfst woanders nicht zu einem anderen Preis anbieten, Sachen nicht gerne. Ja, ja. Also wenn sich einer in das Komplettgeschäft dann einmischt. Wobei diese Rolle natürlich schon auch so die Verlage an sich haben. Also die geben sie ja auch nicht irgendwo anders billiger hin und so. Also du hast ja dadurch, dass du einen Reseller im Verlag hast, bist du da eigentlich auch schon ähnlich. Und dadurch, dass du bei E-Books ja immer eigentlich den direkten Kanal zum Verlag hast und nicht jetzt wie jetzt, was weiß ich, wenn du wirklich das physikalische Buch verkaufst, irgendwann mal abverkaufst und irgendwie günstigere Exemplare sonst irgendwo hin hast, sondern eigentlich immer so der Einkauf direkt über den Verlag läuft bei den E-Paper-Geschichten. Ich glaube, ich macht sich das alles nicht viel. Ich glaube, der Markt strukturiert sich automatisch so dadurch. Ja, ja, aber warum es dann noch extra zwingen? Festschrauben? No. Nun ja. Nun 160 ja. Seiten. Kann man durchlesen, wenn man will. Das ist Gerichtsurteil, meinst du? Ja. Ja, kann man auch lassen, weil Apple geht jetzt in Revision. Sprich, wir haben da noch ein bisschen, wir können da irgendwann mal wieder drüber reden und dann nochmal erklären, was das eigentlich ein Problem ist. Ich glaube, das ist uns diesmal auch wieder nur so halb gelungen. Irgendwie, es fühlt sich schon eher so an, dass Apple jetzt so im Fadenkreuz ist, in dem früher Microsoft so war. Und früher Microsoft hat man sich, zu Recht halt auch, hat man sich recht gefreut. Und bei Apple freut man sich jetzt ein bisschen weniger, ist aber ähnlich berechtigt, finde ich. Ja. Also ja. Die Browser-Geschichte damals war auch berechtigt. Hm. Und viele andere Dinge auch. Also ja, ruhig draufhauen. Ja, immer feste drauf. Feste drauf? Nee, das ist keine gute Überleitung. Wir sprechen über iOS 7. Mhm. iOS 7, zumindest über die Teile, die andere schon berichtet haben, dann fühlen wir uns sicher und machen kein Geheimnisverrat. nämlich, wir haben da einen lustigen Artikel gelesen zum Thema Resolution Independence, wie der Fachmann sagt, Auflösungsunabhängigkeit sozusagen. Mhm. Und dass iOS 7 ja so ein Schritt in diese Richtung wäre. Ja. Magst du uns da die Argumentation so ein bisschen nahelegen? Weil so ganz hat sich das für mich jetzt nicht rund angehört. Das wollte ich eben eigentlich mehr dazu beitragen, auch dass ich es auch nicht so rund finde. Aber die grundsätzliche Argumentation ist halt, dass das, dadurch, dass diese ganzen Detail- und Filigran-Sachen rausfallen und alles auf Auto-Layout geht und alles so flächiger und klarer ist, dass die Möglichkeit der Resolution Independence zu machen, sprich, dass man einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Pixel hat in alle Richtungen, ist viel eher gegeben aufgrund des grundsätzlichen Designs. Ja, also so um es mal ganz banal runterzubrechen, es ist jetzt nur noch Text und deswegen ist es auflösungsunabhängig. So, also das steht da natürlich nicht, aber das ist halt so irgendwie, wenn du es aufs Essential runterdrillst, dann ist das halt die Aussage. Ja, oder? Und es ist im Endeffekt, also bei Android ist es, glaube ich, so vom Design her wirklich, dass es auflösungsunabhängig sein will, weil sie auch die verschiedenen Devices unterstützen und sie haben auch so ähnlich wie Retina, nicht Retina, so eine DPI-Anzahl und man kann das auch gut machen auf Android, viele Apps machen es nicht gut, aber so grundsätzlich ist da alles drin und auf Android ist es wirklich so. Ja, da ist es auch so vom Stil her so gedacht, dass es halt auch skalieren kann und lasst es mal mit dem ganzen Schnickschnack, der so nach physikalischen Objekten aussieht. Ich glaube jetzt nicht, dass iOS 7, dass das eine wichtige Sache ist für iOS 7. Das ist eher ein Nebeneffekt von den Designentscheidungen, die sie gerade haben. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass es irgendwie, dass sie eine Zwischengröße machen, aber sie hätten trotzdem noch viele, viele andere Probleme mit Zwischengrößen. Also nur weil die grundsätzliche UI besser funktionieren, mit verschiedenen Auflösungen umgehen kann, gibt es auch viele Sachen, die das nicht können nach wie vor. Also, also ich glaube nicht, dass wir wirklich eine auflösungsunabhängige Geschichte sehen werden, gerade weil Apple ja ganz klar auch die Richtung vorgelegt hat, okay, wir machen das jetzt mit Retina, das heißt, es gibt doppelt und halb. Und auf dem Desktop läuft es ja auch so, es gibt doppelt und halb. Alles, was dazwischen sich überlegt wurde, ist erstmal verworfen worden. Beziehungsweise, wenn du jetzt dein Retina MacBook hast, kannst du auch Zwischenauflösungen fahren. Aber die Zwischenauflösungen sind im Endeffekt die Retina-Auflösung nochmal kleiner skaliert. Also es ist auch nur so für die Programmiererseite, ist es nur, es gibt doppelt und nicht doppelt. Und ansonsten gibt es Größen, mit denen man arbeiten kann. Und ich glaube, das wird auch so bleiben, weil die zwei Größen, die sie haben, sind gut. Und diese Phablet-Geschichte machen sie, wenn dann anders. Phablet war Phone-Tablet. Genau, oder? Das ist so Pet-Phone. Im Endeffekt ein kleineres. So diese 5 die Größe, Zoll die Größe zwischen iPad Mini und iPhone, was aber noch ein Telefon sein soll dann. Aber, aber da können sie im Endeffekt. Diese Telefone, die nicht in die Hosentasche passen. Ja. Und da hätten sie mit weniger Retina-Auflösung, also eigentlich mit derselben Auflösung vom iPhone und die ziehen es einfach größer, würde klappen auch. Also das, ich sehe nicht, dass sie die Pixeldimensionen von, also wenn sie ein neues Gerät machen, dass sie da Pixeldimensionen verändern, das glaube ich nicht. Halte ich jetzt auch eher für unwahrscheinlich. Ja. Wir werden im Zweifelsfall dann Besen essen. Das war jetzt so eine schöne Erklärung für die Icons. Aber ja. Ich gebe euch recht. Ja, weil die Icons halt sehr Vektor sind, so vom Stil her. Und dementsprechend halt gut skalierbar wären, aber ich glaube da auch nicht so wirklich dran. Naja, aber so grundsätzlich ist alles skalierbarer jetzt, das stimmt schon, aber Nebeneffekt nicht. Ja, ja, da wäre wirklich interessant auch so den prozentualen Anteil der Apps zu sehen, die diese Standardelemente überhaupt benutzen. Hauptsächlich. Ich bin ja gespannt, ob sich da durch iOS 7 auch was ändert und wieder mehr Standard benutzt wird als vorher. Ich denke schon, also ich denke, der der Impuls wird jetzt sein, erstmal wieder mehr Apps zu haben, die so die Standardelemente benutzen, bis man dessen wieder überdrüssig wird und dann wieder anfängt, irgendwie so in alle Richtungen auszuwuchern. Also das hast du jetzt mit iOS seit Version 3 auch gesehen. So, die ersten Apps waren alle sehr Standardelemente und wir versuchen das irgendwie möglichst so zu machen, wie irgendwie der Rest aussieht. Und irgendwann wurde man dem überdrüssig und es wurde immer barocker und ausgeschmückter. Und ich denke, eine ähnliche Entwicklung machen wir jetzt mit iOS 7 nochmal von vorne durch. Ja, das denke ich auch. Ja. Jo, aber wo wir schon bei iOS 7 sind, es gibt da jetzt irgendwie Gerüchte halber in dieser neuen Beta, die ja jetzt irgendwie im zweiwöchentlichen Takt anscheinend erneuert wird, gibt es ein tolles neues Feature, auf das wir schon lange warten. Nämlich auf dem iPad und das nahezu beliebiges iPad, also auch iPad Mini und iPad, weiß nicht, läuft es auf der zweiten Generation überhaupt? Ja, ja, iPad schon. 2 läuft auch noch. Also. Die zeigen jetzt, wenn man iPhone-Apps runterlädt, sofern denn diese iPhone-Apps Retina sind, diese in Retina-Auflösung an. Genau, und das ist eine interessante Veränderung. Also das, bisher ist es ja immer so, dass sie nicht Retina angezeigt werden und wenn du ins 2X drückst, dann wird es Retina. Also nicht Retina, sondern nur die Auflösung groß und das sieht sehr matschig aus auf den alten iPads. Auf dem Retina-iPads ist es natürlich, mehr Auflösung ist nicht, als schon da ist, da ändert sich nichts. Da kannst du es nur groß oder klein haben. Ich denke, dass sie es hauptsächlich fürs iPad Mini gemacht haben, zum einen, weil beim iPad Mini ja du eh ein bisschen mehr Pixeldichte hast, das heißt, die Elemente sind nicht so überdimensioniert und du verlierst wenig, dass du dadurch, dass du den Einmalmodus weglässt. Ja, also das ist ja das, was der Nachteil von der Variante ist, so, es läuft jetzt nur noch in groß, du kannst es nicht mehr kleiner machen. Deine iPhone-App, die du startest. Aber dafür zählt jeder Pixel und ich denke, das macht einiges aus und ich denke vor allem auch, sie haben es vor allem auch deswegen gemacht, weil wenn jetzt was gegen iOS 7 gebaut wird und du dann diese relativ filigranen Schriften und so weiter hast und dann auf dem iOS 7 eigentlich sowieso nicht mehr nicht mehr nicht Retina testen kannst, weil das haben sie alles abgeschaltet, so, das gibt's nicht mehr, weil die werden ja nicht unterstützt, die Geräte. Das heißt, dass die Applikationen trotzdem noch brauchbar aussehen können, wenn sie im Simulator laufen können. Deswegen haben sie auf Retina umgestellt. Ja, also im Emulator quasi, also auf dem Gerät halt. Genau, auf dem Gerät im iPhone-Modus. Also an sich ist es eh nach wie vor was sie nicht sehen wollen, sondern sie wollen, dass du deine eigene App da draus machst. Aber wenn, sieht es halt jetzt besser aus, aber ich glaube, es ist nur so ein Nebeneffekt von, wir wollen nicht ultra beschissen aussehen, beziehungsweise nicht undefiniertes Verhalten, weil auf einmal die Apps dann zum ersten Mal gegen Nicht-Retina laufen und die Entwickler es nicht mal testen konnten. Stimmt, das ist eigentlich nur dieses, wir haben ja hier noch Nicht-Retina-Geräte, wir müssen da was tun. Genau, auf dem iPad gibt es sie noch, auf dem iPhone. Aber auf dem iPad Retina ändert sich jetzt nichts? Nee, da ändert sich nichts, weil das läuft ja schon in Retina. Ist es dann nicht auch ein schlechtes Zeichen dafür, dass das iPad Mini in Retina kommen wird? Wenn sie da sich extra noch die Mühe machen? Ja, sie machen sie ja nicht wirklich Mühe. Sie lassen ja nur eine andere Version drauflaufen. Mhm. Also es ist wirklich im Endeffekt, sie haben eine Option, nämlich das größer und kleiner machen, weggelassen und laufen die Applikation nur unter anderen Bedingungen. Ja, ich werde jetzt auch keine Schlüsse draus ziehen. Gerüchte halber entscheidet sich ja Apple wohl noch, ob es jetzt Retina wird oder nicht. Wobei das auch schon ein bisschen spät ist, wenn sie das irgendwie im September ankündigen wollen. Aber mal sehen. Ja, ich denke, es gibt nur ein Update, wenn sie es Retina machen, oder? Das Mini abzudaten, ohne Retina macht ja fast wenig Sinn. Wenn du das, mehr Performance, wenn du, mehr Speicher. Wenn du das iPad updaten willst, dann musst du das Mini mit updaten. Nö. Billiger machen. Ja, also Mini Retina bin ich, ich hätte es sehr gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich kommt. Und ich glaube, wenn, dann wird es verschoben auf nächstes Jahr. Ja, und es darf den Formfaktor nicht verändern. Das ist so das Wichtigste. Wie meinst du? Nach hinten raus. Es darf nicht dicker werden. Es darf nicht schwerer werden, es darf nicht dicker werden. Es darf nicht schwerer werden, es darf nicht dicker werden, ja. Aber das ist nur so ein Wunsch, oder? Das ist nicht, du hast jetzt nicht 27.000 Hardware, die mir reinpasst. Nein, nein, das ist definitiver Wunsch. Ja, und ich hätte gern, dass das große iPad genauso leicht ist. Tja, ja, das ist dann eher physikalisch? Ja, doch alles möglich. Nun ja, Wir haben außerdem hier jetzt diese Woche gefeiert, und zwar der App Store, der hatte Geburtstag, wird jetzt bald eingeschult, weil er ist schon 5 Jahre alt. Ja, 5 Jahre wird er eingeschult, deshalb kostet er nichts mehr oder so. Ja. Nee, das dauert ja ein bisschen zur Einschulung, aber 5 Jahre App Store ist jetzt gar nicht so lange, wie man denkt eigentlich, gell? Ich hätte gedacht, es gibt schon viel länger. iPhone 7 Jahre? Nee, 6. 6 dann. 6 Jahre. 1 Jahr länger. Ja, 6 Jahre, 5. Doch, hätte ich jetzt schon gedacht. Der App Store ist halt mal als Tante Emma Laden eingerichtet worden und sie haben nie die Location vergrößert. mit einem Leitsystem oder so. Das merkt man. Also der ist schon arg gealtert, finde ich. Ja. In den 5 Jahren. Ja, also es gibt halt irgendwie kein sinnvolles Konzept, diesen Store zugänglich zu machen und übersichtlich. Ja. So, also das Problem haben halt da irgendwie wird mittlerweile. Halt Location-based Suche sich an nichts dran ändern. Und jede Woche wieder die Location-based Suche. Ja, das ist schon praktisch, wenn du in einem Museum bist. Ja. Aber ansonsten. Ja, also ich. Also ich habe es am Hauptbahnhof letztens auch gemerkt, dass es praktisch ist, weil am Hauptbahnhof ist halt irgendwie der Bahnnavigator halt irgendwie. Ja, das ist okay. Also ich habe nichts gegen diese zusätzliche Möglichkeit, aber es fehlt da ganz stark nach einem übergreifenden Konzept, was sehr schlimm ist, weil es so zentral ist für das ganze iOS-Nervensystem. Ja, aber das Problem ist halt, dass Apple dieses Problem nicht alleine nicht löst, sondern dass es halt irgendwie insgesamt noch gar keine Konzepte gibt für so große Stores, die übersichtlich zu machen. So. Also wenn du jetzt irgendwie so, selbst wenn du das mit Amazon vergleichst, ja, und jetzt auf den Amazon Retail Store runterblickst, ne, das ist ja irgendwie auch nicht wesentlich übersichtlicher. Die Suche funktioniert besser, aber da sucht man halt auch einfach Dinge, wo man weiß, wie sie heißen. Ja. Und also wenn ich mir jetzt zum Beispiel PlayStation Network angucke oder den Google Play oder irgendwie einen Xbox Store für Arcade. Digitale Güter, Xbox Arcade ist auch ein gutes Beispiel, die sind halt alle unübersichtlich wie sonst noch was. Da sieht es überall aus wie bei den Nachbarn unterm Sofa. Und ich habe jetzt irgendwie gestern, da reden wir ja gleich noch drüber, mir wieder ein PlayStation Network Spiel gekauft. Ich war wirklich, ich war eine halbe Stunde beschäftigt, bis ich es gefunden hatte. Also mit inklusive PlayStation Updaten, Store Updaten Weil ich den PlayStation Store schon noch mal schlimmer finde. Also aber die sind alle schwierig. Und was mich eigentlich, was ich so schade finde, ist eigentlich, dass halt so die Verkaufslisten, die Toplisten halt. Ja. So dieses sich selbst verstärkende System einfach so im Zentrum steht und durch diese ganzen Free-to-Play-Geschichten auch verseucht ist einfach mit, also selbst die Aussage, die wenige Aussage, die man so treffen kann, wenn man so in die Listen durchguckt, nämlich, dass es viele Leute irgendwie angeguckt haben, kann man noch wenig weniger wertschätzen, weil halt so viele Apps wirklich nur so diese Nachkaufabzocke betreiben. Also da, und dafür ist es halt super zentral. Ja. Das Featured ist irgendwie wichtig, aber dann sind die Top-Charts. Und wenn da irgendwas anderes User-generiertes wäre, was irgendwie auch denselben Stellenwert bekommen würde, fände ich schon viel besser. Ja. Also da ist viel Raum für Verbesserung. An sich ist es aber Jammern auf hohem Niveau, weil, also finde ich jetzt zumindest, weil man muss schon auch sehen, dass dieser App Store sehr viel verändert hat, so in den letzten 5 Jahren. Also wenn ich jetzt irgendwie überlege, wie einfach es ist, da reinzukommen und wie schwierig es davor war, irgendwie online Software zu verkaufen, also für Mac jetzt nicht unbedingt, aber halt irgendwie für eine Konsole, wo ich jetzt ein iPhone und ein iPad dazu zähle, dann hat sich da viel getan, gerade aus Verkäufersicht. Ja, das stimmt wohl. Ich meine, natürlich auch mit Selektion von Content, aber das ist bei den anderen Sachen auch so gewesen, wo du nicht direkt verkaufen kannst. Aber es ist schon, also eigentlich wirklich cool, so schnell kommst du, glaube ich, bei anderen Sachen nicht dazu, was weltweit zu verkaufen, einfach mal auf eine ganz anständige Art und Weise. Wobei Apple natürlich mit 30% auch nicht wenig nimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das bei Steam aus? Wie sind denn da die Prozentzahlen? Weiß das jemand? Man darf, glaube ich, nicht drüber reden. Ah, okay. Das müsste aber trotzdem irgendwo rumfliegen, weil es haben so viele bei Steam veröffentlicht. Irgendwer verrät es dann ja doch. Tja. Nun ja, aber der App Store wird 5 Jahre. Es gab oder gibt zu diesem Anlass irgendwie auch ein paar Apps umsonst. Oh. Was natürlich auch wieder so, also da wurde auch gleich geschrieben, so was ist denn das für ein Signal hier, wenn ihr jetzt irgendwie Apps verschenkt zum Geburtstag und so und hier, und das ist halt doof. Naja, das ist halt, wenn es so eine Institution mit dem App verschenken ist, dann gibt es halt immer kostenlose Apps. Tja. Also warum dann überhaupt noch welche kaufen? Wenn du halt gerade nicht die willst, die gerade verschenkt werden. Naja, es gibt da schon so eine Gruppe von Nutzern, die natürlich irgendwie immer drauf wartet, das Schnäppchen zu kaufen und irgendwie die App, die gerade die billigste ist. Oh Gott, ich finde das so absurd. 79 Cent Schnäppchen. Mhm. Oh, es kostet nicht 1,50 Euro. Ich esse nur Breze, wenn die mal 40 Cent kosten statt 59 Cent. Ja, also auf der einen Seite sehe ich das ähnlich, auf der anderen Seite ist es halt auch legitim, ja. Also ist halt die Frage, wie sehr du das als Kultur dieses Orts irgendwie fördern willst. Und das macht halt Apple, wenn sie sich in Dörfer entscheiden, irgendwie Apps zu verschenken zum Geburtstag. Aber so an sich finde ich das schon okay, dass es halt Leute gibt, die irgendwie diese Dienste verfolgen, die halt die Preise immer nachgucken und sagen, jetzt gibt's hier aber das für die Hälfte oder umsonst und so. Das, Was du gerade gesagt hast, ist, dass Apple sich entscheidet, Apps zu verschenken. Ja. Was verschenken die denn? Was war denn das, was es da gab? Angry Birds, hätte ich schon fast gesagt, aber Tiny Wings natürlich. Glaubst du, dass Apple die verschenkt? Das glaube ich nicht. Doch, also für die 5 Jahre App Store war das, glaube ich, so, dass Apple das auf ihre Kappe nimmt. Wow, okay. Dann, das ist in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung, aber ist okay. Na gut, wenn du Angry Birds einen Sale machst, dann spielt das auch, glaube ich, keine Rolle für den Restmarkt. Ja, also Angry Birds ist sowieso vom Markt abgelöst. Also ich glaube nicht, wenn Star Wars verschenkt wird, dass irgendjemand einen Film weniger guckt. Nee. Insofern, da muss man auch differenzieren. Aber wenn wir schon bei den Stores sind, dann vielleicht ziehen wir mal Desura vor. Oh ja. Du erwähntest das heute, hast gefragt, ob irgendjemand Desura kennt, und ich wusste, dass diese Kombination von Buchstaben irgendetwas bedeutet. Mir war aber nicht mehr klar, was. Also nicht verwechseln mit Desilu. Okay. Kennst du Desilu? Das hat die haben auch irgendwas mit Star Trek zu tun, Produktionsfirma oder so. Okay. Vielleicht war es auch bloß das Synchro-Büro. Keine Ahnung. Desura ist sowas ähnliches wie Steam für vom Portfolio eher Indie-Spiele. Ich kenne es auch noch nicht wirklich, ich bin da nicht angemeldet oder so, aber der Name flog öfter mal rum. Ja. Und die witzige Neuheit ist das Lindenlab, das jetzt aufgekauft hat. Okay, Lindenlab. Sind die mit Second Life? Lindenlab, was so wie Netto für mich klingt oder Aldi. So, Lindenlab hat Second Life gemacht. Genau und diese eigene Währung. Ach ja, den Lindy Hop hätte ich schon gesagt. Den Lindy Hop. Das wäre schön. Da ist das Lindendollar? Nee. Tanz. Der Lindendollar. Die Lindenlira. Ja. Ja. Man kann Bitcoins in Lindendollars tauschen, umgekehrt, habe ich letztens gelesen. Das ist wohl der schnellste Weg irgendwie oder einer der Wege, wie man mit PayPal Bitcoins kaufen kann, ist, dass man sie über Lindenlabs tauscht. Okay. Aber Lindendollar, aber das ist jetzt irgendwie auch, ja. Ja, also keine Ahnung, was diese Firma in der letzten Zeit gemacht hat, nach Second Life. Ich finde den Move ein bisschen strange. Ja, also wenn sie das Geld haben und vielleicht machen sie irgendwas Tolles mit Desura, wo man dann nicht nur den Namen schon gehört hat, sondern vielleicht auch mal den Client installiert hat. Genau, aber da werde ich jetzt mal reingucken in Desura und auch so das Portfolio angucken. Das klingt ja ganz interessant. Jo. Und wenn sich einfach jetzt bloß rausstellt, dass durch den Kauf ich jetzt mal Desura kennenlerne, hat sich das ja auch schon gelohnt. Siehst du mal, das ist quasi nur eine PR-Aktion von Desura. Die haben sich kaufen lassen, damit sie in den Nachrichten. Ich wundere bloß, dass Yahoo das nicht gekauft hat. Stimmt. Egal. Wo wir schon bei Webdiensten sind, es gibt Neuigkeiten von Dropbox. Die hatten irgendwie gestern oder vorgestern so eine Konferenz/Keynote-Geschichte und haben da so einige so neue Sachen vorgestellt. Unter anderem ein Cloud-Sync. Ein Cloud-Sync, ja. Ja. Jetzt würde man denken, Dropbox, es kann doch eh schon Cloud zünden, aber es geht um einen Dings-Storage, ein Metadaten, nee, nicht, also ein Data Storage. So. Naja, also ja. Files gehen eh schon, aber es geht jetzt eben um einen Data Storage, also wo du ein bisschen Key-Value-Paare und ein bisschen mehr Daten austauschen kannst und eine API hast, mit der du den Sync triggerst und dann die Konflikte auflöst. So, genau. Das ist halt, bisher ist es bei Dropbox ja so, dass du eigentlich so, es gibt diese Dateien und die Dateien, alles andere machst du dann selber. Ja. Ja. Und, jetzt haben wir noch eine Lösung, wie man synken kann, wenn die Leute irgendwie bei einer anderen Firma sind und ist noch nicht final, dauert noch ein bisschen, aber vielleicht kriegst du ja hin, dass es funktioniert. Ich meine, das ist ja das Hauptproblem mit der iCloud, es funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, man könnte das auch in eine App reinpacken und dann das als Sync-Lösung. Und man könnte es natürlich auch Cross-Plattform machen, was man mit iCloud nicht machen kann. Das ist ja immer bei Sync schon auch ein relevanter Aspekt für manche Leute. Und halt also für mich wäre der zentrale Aspekt so funktionieren. Und bei Dropbox ist es halt zumindest auch so, dass so viele Leute einen Dropbox-Account haben, dass es ein relevanter Markt ist. Ja. Und Dropbox, also im Regelfall funktioniert das ja. Ja. Mal gucken, ob sie das mit dem Key-Value-Store auch hinbekommen. Ich habe ein bisschen durch die API gelesen und es klang gar nicht so schlecht. Also ich habe nicht gleich was ausprobiert und gemacht, aber es ist zumindest so, die wissen auch, wie man eine Objective-C-API schreibt. Das fand ich schon mal ganz schön. Das ist schön. Das ist bei Facebook oder so teilweise eher so. Da, man sollte denken, die haben sich mittlerweile genug Leute eingekauft, die Objective-C programmieren können, aber das spiegelt sich leider nicht in deren Code wieder. Die tun doch nur so, als könnten sie Objective-C programmieren. Achso, die machen alles mit Photoshop, meinst du? Egal. Gut. An dieser Stelle gehen wir nahtlos über zum Konsum. Ich werde mal eins meiner Themen vorziehen, sonst rede ich wieder am Stück. Und zwar ich habe mich für einen leicht wahnsinnigen Selbstversuch entschieden, diese Tage, weil ich mir dachte, hey, diese Podcast-App, ist die eigentlich immer noch so schlecht, wie sie bisher war? Wir sprechen von der Apple-eigenen Podcast-App. Und ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass es ja da im März schon ein Update gab, das so wirklich die schlimmsten Sachen gefixt hat, die wir da immer bemängelt haben. Mhm. Ja. Ja. Also da ist kein Tonband mehr drin und so an sich, man kann da irgendwie jetzt Playlisten auch selber machen und die Kapitel funktionieren nach wie vor nur, wenn du sie über GarageBand machst oder über andere Third-Party-Lösungen. Ja, also jetzt neu halt jetzt auch seit letzter Folge Fanboys haben wir jetzt tatsächlich auch einen Weg, wie wir in mehr oder weniger fast allen Playern irgendwie Kapitelmarken zumindest haben, nämlich über Auphonic. Die haben da sich ein bisschen Mühe gegeben, das irgendwie Cross-Plattform, also Cross-Plattform ist auch doof, also eine Implementierung zu reverse-engineeren, die halt so halbwegs funktioniert. In der Podcast-App hat es immer noch Podcast, warum sage ich Podcast? Podcast. In der Podcast-App von Apple hat es immer noch so den Nachteil, dass lustigerweise die Kapitelnamen zwar angezeigt werden, wenn sie unten eingeblendet werden. Also da ist ja so diese Coverart und drunter wird dann gerade der aktuelle Kapitelname eingeblendet, aber nicht in der Kapitelliste, die man auswählen kann. Da steht dann Chapter 1, 2, 3. So. Ob das jetzt ein Bug von der Podcast-App ist oder ob das noch so ein Cross-Chapter-Mark-Fu ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mal gut genug, finde ich, so, also für meine Benutzung. Mhm. Und ansonsten hat er diese Podcast-App noch so ein wesentliches Feature, das halt alle anderen nicht haben, nämlich im Hintergrund runterladen. Ja, funktioniert das denn jetzt? Bei mir funktioniert das. Im Hintergrund runterladen, das geht ja so auch, muss halt da mal reingehen. Also, that's not Hintergrund. Also ich habe ja die Podcast-App deswegen aufgegeben, weil sie gar nicht mehr runtergeladen hat bei mir. Ah. Allerdings jetzt sehe ich, funktioniert es wieder. Mhm. Tja. Dazu muss man ja sagen, da kann man auch auf iOS 7 warten, da geht es dann auch. Ja, wie gesagt, ich probiere das jetzt mal aus für mich, ob es mir reicht, weil an sich ist es ja auch eine ganz schöne, also es gibt dann genug Leute, die das nutzen und da muss man auch so ein bisschen kontrollieren, ob das dann auch funktioniert. Und das ist ja eher so Sorgenkind, was diese Sache angeht. Und an sich, muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal zufrieden so von den Features, die ich brauche, tut das. Okay. Ich bin nach wie vor ein Freund von Instacast. Instacast. Ja, aber Instacast jetzt auch auf dem Desktop und mit Sync und so, das geht auch ganz gut. Das nehme ich her zum Anhören. Ich brauche einfach keinen Desktop-Client mehr, habe ich festgestellt. Ganz selten, aber wenn, das ist praktisch. Hm. So, also was weiß ich, wenn ich eh im Zug bin und dann nicht noch zusätzlich den Kopfhörer vom Laptop weg oder so. Ja. Ja, also dass ich wieder so am einen Gerät hören. Also ich finde beide immer noch sehr verwirrend. Und zwar so nach dem Motto, wann streame ich, wann lade ich die Folge runter, wo bin ich gerade überhaupt? Ist das ein abonnierter Podcast? Oder wo bin ich? Wer bin ich? Kein abonnierter Podcast. Wo bin ich, finde ich schon auch, ist es bei den ganzen Apps leider ein bisschen konfus. Ja. Ja. Das wird mit iOS 7 viel besser, da weißt du nicht mehr, in welcher App du bist. Yay! Nun ja, wir wussten allerdings letzte Woche genau, wo wir waren, als wir auf dem Filmfest München kurz wie heißt das Company? Betriebsausflug, genau. Ich kann kein Deutsch mehr, aber das ist auch keine Neuigkeit. Wir hatten einen Betriebsausflug gemacht zum Filmfest München und zwar zu dessen Games-Kategorie. Da gab es irgendwie so die Tage ein paar Vorträge von Games-Machern. Und da haben wir uns so einige angehört. Unter anderem den von, wie hieß der gute Mann? Guillaume? Ah, du bist wie der heißt. Da bist du bei mir die falsche Adresse. Ich sage eher immer den falschen Namen. Einer der beiden Chefs von Quantic Dream. Ja. Man könnte das jetzt googeln, wie der heißt. Ich bin auch schon dabei. In jedem Falle haben wir uns von ihm einen sehr schönen Vortrag über Beyond Two Souls angehört. Und der war durchaus sehr unterhaltsam. Und man hatte auch noch, also ich habe jetzt irgendwie, das meiste kannte man natürlich schon so, aber es war nochmal eine schöne Zusammenfassung. Und der gute Mann hieß Guillaume de Fontaumière oder so. Wir erinnern uns, der Dom war zu doof, Ellen Feiss zu erkennen, hätte ich schon was gesagt. Das mache ich auch immer falsch. Ich will auch immer Ellen Feiss sagen. Das ist ganz übel. Ellen Page zu erkennen oder wurde von diesem anderen Zombie-Spiel, das wir jetzt hier nicht erwähnen, wurde dahin verleitet. Und das eigentliche Spiel, um das geht, Beyond Two Souls, ich habe es Martin ein paar Mal sagen lassen, ich habe es selber vergessen, inzwischen kann ich es selber sagen. Yay. Es fühlt sich gar nicht mehr so peinlich an, ist der neue Titel von Quantic Dream und der kommt vor allem auch wirklich schon in ein paar Tagen. August. So fast. Ach. Oder also, weniger als einen Monat, glaube ich. Ich habe noch nicht mal Last of Us durchgespielt. Ich glaube, so um meinen Geburtstag rum war das. Ja, okay. Genau, kommt. Das hilft uns jetzt allen weiter. Ja, 1.-2. Augustwoche. Ah. Und ach, du auch? 2. August. Ah. Ja, ja. Ah, wusste ich gar nicht. Ich verlasse mich da so auf den Kalender. Und dadurch, dass ich ja so dämlich war und praktisch nur dieses eine Video mal von dem Motion Capturing gesehen habe und ansonsten vom Spiel noch gar nichts, war ich sehr positiv angetan von dem Vortrag, weil es ist relativ viel zum Spiel gekommen, es ist relativ viel, er hat relativ viel gesagt, warum sie das machen, was sie machen und wie sie es machen, und hat Spaß gemacht. Ja, er hat viel über Performance Capture auch erzählt, also was halt irgendwie so noch quasi die nächste Stufe von Motion Capture ist. Ich fand er erstaunlich wenig sogar. Also er hat es Performance Capture genannt und er hat halt ein bisschen so ein paar Szenen gezeigt, was sie machen können. Mhm. Aber er hat zum Beispiel nicht mal gesagt, was so Performance Capture wirklich von Motion Capture unterscheidet. Also nur so das, was ihre Capture-Methode vom letzten Mal, also von Heavy Rain zu jetzt unterscheidet. Das haben sie gesagt. Ja. Mhm. Ja, also Performance Capture ist also, was man so aus diesen ganzen Making-ofs kennt, wo sich irgendwie die Leute so 20 Punkte ins Gesicht kleben lassen. Und dann mit diversen Kameras eben abgefilmt wird und daraus rausgerechnet wird, wie sich jetzt das Gesicht verzogen hat, als sie da irgendwie traurig waren. Und das dann quasi direkt auf ein 3D-Modell gemappt werden kann. Es klang so ein bisschen so, als hätten sie den Begriff sogar irgendwie erfunden und geprägt so an der Stelle, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Industriebegriff. Also was er erwähnt hatte, war, dass sie jetzt, was sie halt bei Heavy Rain noch nicht konnten, mehrere Darsteller gleichzeitig capturen. Mhm. Das sah dann ein bisschen so aus wie, also diese Szene wie Tron, wo dann halt ein gelber, ein roter und ein blauer da rumhüpften. Ja, und natürlich noch mehr in die Richtung, weil es die Props, die sie da machen, müssen ja auch alle durchsichtig sein, damit sie die Motion-Capture-Punkte, weil die laufen ja nach wie vor visuell, dann auch alle erkannt werden. Werden zwar von mehreren Kameras gleichzeitig von allen Seiten so aufgenommen, damit sie eben auch so eine Rundumfahrt um die Charaktere machen können, was sie bei Heavy Rain wohl noch nicht gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss ja die Kamera eine Sicht auf diese Punkte haben oder auf genügend, eine genügend große Anzahl dieser Punkte. Das heißt, das ist so richtig fieses, übles Bluebox-Zeugs, was man da so machen muss. Natürlich. Also wenn du jetzt quasi eine Autotür im Weg hast, dann muss diese Autotür sich einerseits so verhalten wie eine richtige Autotür, damit es echt aussieht. Also es muss Gewicht haben und so. Und andererseits muss man durchgucken können. Ja. So, und ja. Also das macht diese Making-of-Videos dann teilweise auch sehr tragikomisch schon, also fast. Ich stelle es mir sehr absurd vor, aber nach dem, was ich bei Heavy Rain gesehen habe an sich, wie gut es schon wurde, wenn die Schauspieler noch nicht miteinander agieren konnten. Wenn sie jetzt sich wirklich in die Augen gucken und so Zeug, so diese Details, glaube ich, machen extrem viel aus. Also ich glaube, es macht halt auch wirklich viel aus, dass jetzt da wirklich Alan Page und Willem Dafoe eben Schauspielern und diesen Computercharakteren ihre Mimik und ihr Schauspiel leihen. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu Heavy Rain, was halt irgendwie jetzt eine Kategorie kleiner war in Sachen Schauspieler. Ja. Also ich bin, man merkt halt auch echt, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Also das Spiel wird dann für PlayStation kommen? Nur für PlayStation? Und zwar 3 noch? Mhm. Ja. Und Motion Capture mit der Kinect? Nee. Das nun nicht. Ja, aber wir haben ja ansonsten noch nichts über das Spiel gesagt. Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Spiel selber. Also ja. Man spielt Alan Page von, also man spielt diesen Charakter, den Alan Page spielt, und in verschiedenen Altersstufen. Genau, also da gibt's über 15 Jahre hinweg in verschiedenen Altersstufen. Ja, also irgendwie von 5 bis, von 5 bis 20 oder sowas. Ja. Ja. Echt fünf? Ja. Nee, fünf. Nee, dann eher so. Also es war so Mitte 20, war so die Obergrenze. Mitte 20 war die Obergrenze. Und, irgendwie so dementsprechend jünger. Und das ist so ein bisschen Memento-mäßig, dass es so zwischen den Zeitzonen hin und her hops. Also man weiß immer nicht so, angeblich weiß man nicht so genau, in welchem Zeitsegment man so die nächste Szene spielt. Ja, also es wird nicht chronologisch erzählt. Und von der Spielsteuerung her ist es ein bisschen freier als Heavy Rain. Also man kann wirklich durch die Gegenden komplett rumlaufen. Und es ist hat auch eine schon ein bisschen mehr Spielmechanik als nicht. Das heißt, also bei Heavy Rain hat man ja nur diese eine Szene irgendwie so abgelaufen. Und um dann diese eine Szene wirklich auszuspielen. Und hier kann man einerseits mit eben dem Alan Page-Charakter rumlaufen, andererseits hat man noch so ein, ist man irgendwie verbunden mit irgendeinem anderen Wesen, mit dem man dann die ganze Szene angucken kann währenddessen auch und irgendwie dann auch mit weiter entfernten Sachen interagieren. Ich bin sehr gespannt, ob sie das Spielprinzip verbessert haben oder versaut damit, weil so das lineare Erzählen konnten sie sehr gut, fand ich, mit Heavy Rain, also das lineare verzweigte Erzählen und ja. Also ich habe da sehr viel Hoffnung in dieses Spiel und auch was gerade das Narrative angeht und so das Medium Computerspiel so ein bisschen wieder nach vorne zu bringen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, kann meine Erwartungshaltung so ein bisschen erfüllen. Mal gucken. Und ich hoffe, es gibt weniger Zombies zum Abschießen. Ja. Aber ich glaube schon. Ist es überhaupt ein Zombiespiel? Nee. Aber es ist schon Action-Geschichte. Also es gibt schon den einen Trailer, den ich gesehen hatte, der war schon auch so, da ist er so tough und sagt, glaube ich, so im Abgang so, beim nächsten Mal bringe ich alle um oder so. Ja, und das hatte ich halt noch im Kopf und das passt sich dann mit Last of Us schon auch wieder gut. Ja, so. Ja. Ich habe da irgendwie so im Kopf Demi Moore als G.I. Jane. Und das verleitet es mir ein bisschen. Okay. Egal, wir waren gerade bei Zombiespielen und ich habe auch ein Zombiespiel für die PlayStation gespielt. Nämlich, ich spreche von Guacamelee, was so ein bisschen ein Wortspiel ist halt auf Guacamole und Melee. Es ist deswegen ein Zombiespiel, weil es halt so diesen Tag der Toten aus dem Mexikanischen so ein bisschen aufgreift, deswegen habe ich diese Überleitung gerade gebaut, die nur so halb gut funktioniert. An sich bist du aber ein wie heißen die, diese mexikanischen Wrestler? Luchador? Mhm. Du kennst dich doch aus. Mhm. Sehr guter Jack Black-Film, unbedingt gucken. Oh ja. So einen spielst du und hast diverse Spezialschläge und Kombis. An sich ist das Ganze aber eher ein Action-Plattformer. Also es ist jetzt kein Brawler, wo du irgendwie nur läufst und Leute verprügelst, sondern das ist ein Plattformer, ein Jump'n'Run sozusagen, wo du halt aber auch durch deine Wrestler-Spezialfähigkeiten dann quasi Steine zerschlagen kannst über deiner Sprunghöhe und irgendwie nochmal weiter hüpfen kannst, weil du dann nochmal einen Dropkick oben machst und so. Mhm. Aber natürlich auch Gegner halt verprügelst und aufeinander wirfst und es ist ein sehr schönes Spiel, es ist eine sehr große Welt so gefühlt. Ist auch schon ein bisschen älter, also von Ende Mai, glaube ich. Und hat eigentlich durchgehend gute Kritiken bekommen und das zu Recht. Ja, also es macht ziemlich viel Spaß und gerade wenn man so ein bisschen Action-Plattformen will, dann ist es echt super. Und man darf jetzt da irgendwie nicht so wahnsinnig viel geistige Herausforderung erwarten, aber die Präsentation ist sehr gut gelungen. Ich dachte, der Witz war, dass du so zwischen die Dimensionen switchen kannst. Also bis dahin, wo ich gespielt habe, da kann man jetzt noch nicht auf Zuruf Dimensionen umschalten, aber ich glaube, das kommt dann später. Okay, du hast dann den gleichen Level. Also du kannst den halt irgendwie im Land der Toten und im Land der Lebendigen spielen und je nachdem, wo du gerade bist, sind die Mechaniken andere. Mhm. Und was ich gesehen habe, es sind unglaublich viele Anspielungen auf andere Spiele drin. Ja. So im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum es mir einfällt, aber ich habe Ding nicht fertig gespielt, dieses Comic-Brawl-Geschichte von der Wii, wo du so Captain irgendwas, wie hieß das, der rote Flash? Nee, ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen. Ja, erinnert mich gerade vom Spielprinzip her und von dem nur mal entspannt mal wo durchlaufen und sich durch ein bisschen durchschlägern. Wie hieß denn das Ding? Das ist so im Comic-Stil auf der Wii. Oder auf der Gamecube noch? Ich glaube, auf der Gamecube war das noch. Ach so, Action, Danger Joe. Joe Danger, glaube ich. Joe Danger heißt, glaube ich. Ist mir nur gerade eingefallen, würde ich gerne mal wieder spielen. Ja, das war sehr gut. Das war schon sehr super. Mhm. Mm. Ja. Joe Danger ist doch... Nee, Joe Danger ist, glaube ich, doof. Das ist jetzt doch dieses Neue. Ich suche das mal raus, mach mal weiter. Ja, genau. Danger Rick? Rick Dangerous? Rick Dangerous? Nee. Rick Dangerous war toll, aber das war anderes. Ich suche das mal raus. Such das mal raus. Ich habe nämlich auch noch was rausgesucht, nämlich, es war ja jetzt der Moly Jam, irgendwie jetzt auch dieses Wochenende. Der Moly Jam ist ein Game Jam, der sich dadurch auszeichnet, dass Spiele produziert werden, die von Peter Molyneux oder seinen Zitaten inspiriert sind. So. Und ein Game Jam ist so, man sitzt sich irgendwie 48 Stunden hin und macht mal schnell ein Spiel. Ja, also ich dachte ja, dass der Moly Jam das nicht ist, sondern Spiele, die von Zitaten seines Satire-Accounts inspiriert sind. Deswegen war ich sehr überrascht, dass da jetzt tatsächlich ein Spiel entstanden ist, was von einem echten Peter Molyneux-Zitat. Kann natürlich auch sein, dass Satire-Zitate mitzählen, aber so an sich ist das wohl der Anspruch, dass man hier irgendwie so den Spirit von Molyneux, egal ob man den jetzt verklärt, heroistisch oder humoristisch betrachtet, irgendwie, dass man sich von dem inspirieren lässt. Also, und im Zuge dieses Moly Jam sind viele Spiele entstanden. Die kann man sich alle auf der Webseite dann angucken von dem Moly Jam. Aber ich habe ein sehr schönes gefunden, das heißt Timecode. Mhm. Das ist ein, wie nennt er das? Action-Puzzler mit einem reaktiven Soundtrack sozusagen, mit dem Soundtrack, der auf dich reagiert. Er meinte auch im Beschreibungstext der Autor, dass er irgendwie den ersten Tag darauf verschwendet hat, die Musik zu schreiben und dann am zweiten Tag mal schnell das Spiel zusammengeklopft hat. Und dafür ist es echt gut geworden. Also ich denke, die Idee hat er wohl schon länger. An sich bist du nämlich ein Kreis, der sich durch Klicken der Maus bewegt. Und der Witz ist jetzt, dass diese Welt immer durchzogen ist von einem Beat. Und wenn die Musik auf dem Beat, also wenn die Hintergrundmusik quasi den Beat hat, dann pulsierst du auch und die Welt pulsiert sozusagen. Und wenn dieses Pulsieren stattfindet, dann interagierst du mit der Welt. Ansonsten interagierst du mit der Welt nicht so wirklich. So, also beispielsweise, da ist so ein Feld, wo du einen Schlüssel einsammeln kannst. Da musst du drauf fahren mit deinem Kreis und der Schlüssel wird aber erst aufgesammelt zum nächsten Beat. So. Was natürlich dann auch den Vorteil hat, dass du zum Beispiel mit gegnerischen Feldern, die dich umbringen, auch nur interagierst, wenn du da drauf bist, solange wenn du pulsierst, also wenn der Beat passiert. Und dadurch kannst du halt echt gute und lustige Puzzles machen. Ich fand das bis jetzt, ich habe da irgendwie jetzt, weiß nicht, die ersten 10 oder 12 Level gespielt und bin sehr hin und weg eigentlich. Also diese Idee fand ich auch sehr schön, mit dem, dass du nur interagierst, wenn du pulsierst. Mhm. Ein bisschen genervt haben mich dann die Kanonen, die auch schießen, wenn gar nichts pulsiert. Ja. Aber ja, also aus der Idee kann man sicher noch was machen. Die Ästhetik ist auch sehr nett und die Musik ist auch sehr nett. Mhm. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, und das ist ein Unity-Projekt, kann man sogar im Browser spielen, aber gibt es auch für Mac und für PC und für Linux. Oh. Sehr, sehr cool und sehr, sehr, sehr cooler Sound. Auch dass der Puls sich ändert, also dass du irgendwie so entweder auf jeden Taktschlag oder jeden zweiten oder jeden, so jeden Viertel. Genau, also du kannst quasi Felder, die deinen Puls dann noch verändern. Ja. Was dann nochmal so ein zusätzliches Level an Puzzles ermöglicht. Ja, sehr cool. Das Spiel ist, ich meinte, hieß Beautiful Joe. Natürlich. Beautiful Joe, natürlich. Beautiful. Und ich muss es nochmal spielen. Ja. Es gab auch, glaube ich, mal eine Idee für einen zweiten Teil. Es gab auch einen zweiten Teil, glaube ich. Echt? Ja. Namco hat da, glaube ich, auch einen zweiten. Ich habe den sogar angespielt, den zweiten, glaube ich. Oh, weil es gab es nämlich auch für die PlayStation, interessanterweise. Ja. Vielleicht dann auch für die PlayStation 3, der zweite Teil. Das wäre schön, aber ich muss noch rumsuchen. Ich fand es auf alle Fälle super und habe auch bei so dieses Superheldenanzug und Luchadores und alles, finde ich. Stimmt. Irgendwas passt da schon zusammen. Ja, also es fällt dann fast schon unter Retro-Spiel. Vielleicht kann man das beim Retro-Zirkel auch mal unterbringen. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu jung. Ja, ich warte schon die ganze Zeit, dass die Spiele langsam alt werden, damit die mal bei euch aufkommen. Nee, wir bewegen uns ja immer Journey. Noch. Ich freue mich schon auf die Journey-Folge. Nee, also bis jetzt kratzen wir das ja auf 16-Bit-Ära ein, so als Maximum, aber apropos Journey, da gab es auch einen Vortrag im Filmfest. Es war nicht viel Neues, wenn man die Vorträge aus dem Internet kennt, also schaut euch die mal an. Mhm. Ich habe da sicher auch einige mal hier genannt. Ja, ja. Ansonsten kann man ja mal Journey und GDC oder so Sie googeln. Und wohl am nächsten Spiel. Ja, das ist schön. Auch wenn da irgendwie viele der Original-Crew jetzt gar nicht mehr mit dabei sind. Wahr, ja. Aber ich hoffe mal, dass der Spirit von That Game Company auch weiterhin überlebt. Ja, ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt, weil ich ja Flower nicht so gezündet hat bei mir. Hm. Fand ich ganz schön. Aber eigentlich. Ich glaube, sie gehen den Journey-Weg noch einen Schritt weiter. Das wäre schön. Klang sehr danach, als würden sie wieder was Multiplayer-mäßiges machen. Fand ich, ja. Ich habe eine Frage gestellt, wie es denn so ist, ob sie mehr als zwei Spieler an der Stelle ob das das harte Grenze sehen für Interaktion und sozial positive Interaktion, wenn es anonym bleibt oder nicht. Und da hat sie so geschmunzelt, das wäre das schon eine Frage, die ganz klar auch akut vor Probleme wirft. Also ich glaube auch, dass sie da hingehen wollen. Ich habe Videos gesehen, wo die Antwort darauf eigentlich relativ klar immer war, wir haben es ganz klar auf zwei untergebrochen, weil es nicht geht. Ja. Und da dann so eine vage Antwort zu kriegen, scheint dann schon in eine Richtung zu deuten. Aber was sollen wir jetzt spekulieren? Das dauert ja mindestens noch 2 Jahre. Mal abwarten. Vielleicht kann man dann den Drachen töten. Das war ja irgendwie das Originalding. Das dauert mindestens so lange, wie bis Double Fine noch 3 Kickstarter gemacht hat. Ja. Genau, wir geben jetzt Zeitspannen nur noch in Double Fine Kickstartern an. Jo, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Und freuen uns auf die großartige 128. Genau, die gibt es dann nämlich nächste Woche. Ja. Aber da wir ja mit Episode 1 angefangen haben und nicht 0-based, mit Episode 0 ist die auch wichtig. Es gab ja auch eine Nullnummer, aber nicht wirklich. Die hat niemand gehört? Die hat niemand gehört. Aber okay, wir gehen jetzt in die Archive und verabschieden uns. Bis nächste Woche. Adios. Ciao. The PS4 will take it all. We'll leave the Xbox in the dirt. We'll be $100 less. There'll be a mess. We will make Microsoft hurt. Our Xbox One was something new. A system built to pave the way. But people took up in a rage. They're scared of change. They want the same. They're all to blame. But we will still win the day. Our console's better, our console's better, our console's better than yours. We're gonna win it, we're gonna take it, we're gonna settle the score. It's on! PC, play games the way they're meant to be. Play on PC. The future is on Steam. The consoles hold our progress back with discs that crack. PC. The PS4 is better. Red. Nobody cares about Kinect. You had the eye last time we checked. At least they're giving us a choice. We have a voice. We have superior tech. We just about have equal specs. Amongst the Xbox One will soar. The PS4 will win the war. We'll play our games and watch TV. We'll play a game on half a screen. A multimedia device. A better price. Take our advice. We won't think twice. Cause we're the best on the scene. Well, we have Halo. And we got Killzone. Well, we got so many more. We're getting Dry Club. And we have Forza. And we might get God of War. Why would we ever play it's PC? Better on PC? I wanna play on my TV. It's the way they're meant to be. They do have Steam. Play on PC. Give us Steam. Higher FOV. Proudly download countless games. Among epic sales. PC. It's better on PC. Play games the way they're meant to be. All the free PC. It's right for you.